Land und zu bauen. Auch wenn du jetzt vom Glauben fällst, entwarf gar manche Schlösser selbst. Doch wenn die Waffen gelten kriegen, seine Soldaten für ihn aufmarschierten, dann war's vorbei mit dem Philosophieren. Dann wurde er auf dem Schlachtfeld regieren. König Friedrich, Dichter und Denker, König Friedrich, Herrscher und Lenker, König Friedrich, Dichter und Denker, König Friedrich, Herrscher und Lenker. Denn ja, nicht deine Willenskraft wird des Preußen ein so große Macht. Wie gerne dich zu jeder Zeit gelegt, als Patriot, der im Buche steht. Von dir hat man noch geglaubt, du Gesamtkunstwerk deutscher Stärke.